Als das kleine Gespenst aufwachte, war es so verschlafen, dass es sich nur mühsam erinnern konnte, wie es hierher geraten war. Zwar hatte es diesmal das Läuten der Mitternachtsglocke nicht hören können, bis hier unten drang ja kein Laut aus der Oberwelt. Dennoch war es davon überzeugt, dass es 12 Uhr Nacht sei. Bestimmt ist es jetzt genau Mitternacht. Sonst wäre ich ja nicht wach geworden. Das kleine Gespenst fühlte sich ausgeschlafen wie immer, wenn es beim 12. Mitternachtsschlag in der Truhe aufgewacht war. Das Einzige, was es hier unten vermisste, waren die Spinnweben und der Staub. Zu dumm, dass mich nichts in der Nase kitzelt. Wenn ich nach dem Aufstehen nicht niesen kann, fehlt mir ganz einfach etwas. Wie es am Vortag beschlossen hatte, wollte das kleine Gespenst durch den Brunnenschacht wieder in die Burg zurückkehren. Gerade öffnete es die eiserne Tür, da hatte es eine neue Idee. Es wäre doch interessant herauszubekommen, wohin der Gang zur anderen Seite führt. Das muss ich noch ausprobieren. Das kleine Gespenst klemmte sich den Schlüsselbund unter den Arm und begann dem Geheimgang zu folgen. Da es im Dunkeln sehen konnte wie eine Katze, war das nicht weiter schwierig. Tiefer und immer tiefer schwebte es in den unterirdischen Gang hinein und kam an eine Stelle, wo der Gang sich gabelte. Und jetzt? Soll ich mich rechts halten oder links? Schwer zu sagen. Am besten, ich zähle es an den Schlüsseln ab. Rechts, links. Also, meine Schlüssel entscheiden für rechts. Also gut. Ohne zu zögern schwebte das kleine Gespenst in den rechten Gang hinein. Feucht ist es hier. Feucht und kalt. Manchmal huschte ihm eine Ratte über den Weg. Oder waren es Mäuse? Hallo. Blitzschnell tauchten sie aus der Dunkelheit auf. Blitzschnell verschwanden sie wieder. So schnell. Sie ließen dem kleinen Gespenst keine Zeit, sie zu fragen, wohin der Geheimgang führte. Irgendwo wird er schon enden. Da hinten kommt schon wieder eine Gabelung. Jetzt halte ich mich mal links. Aber der Gang teilte sich immer öfter. Dem kleinen Gespenst wurde klar, dass es in ein weit verzweigtes Netz von unterirdischen Gängen geraten war. Schon wieder rechts. Der ganze Eulenstein und seine Umgebung waren unterhöhlt. Wie viel Mühe mag es gekostet haben, diese Gänge anzulegen? Ich beneide die Leute nicht, die sie in den Felsen gehauen haben. Das muss eine elende Schufterei gewesen sein. An manchen Stellen waren die Gänge baufällig. Dann musste das kleine Gespenst über Berge von Schutt und Geröll huschen. Irgendwann kam es an ein starkes Eisengitter, das rechts und links in den Felsen eingemauert war und den Gang versperrte. Öffnen lässt sich das Gitter mit meinem Schlüsselbund nicht. Es hat keine Tür. Aber wozu bin ich schließlich ein Gespenst? Ich kann mich ja ganz dünn machen, wenn es nötig ist. Schnell schlüpfte das kleine Gespenst zwischen den Gitterstäben hindurch. Aber nach einigen Metern war der Gang zu Ende. Er mündete in ein schmales, senkrechtes Felsenloch, das oben mit einer eisernen Falltür verschlossen war. Na, wenigstens eine Türe. Wo mag es da wohl hingehen? Ohne zu überlegen, wohin diese Falltür ging, schwenkte das kleine Gespenst den Schlüsselbund mit den 13 Schlüsseln. Da öffnete sich die Falltür und klappte nach oben. Hoppla! Herein schien das grelle Tageslicht. Wieso ist es so hell? Ist draußen denn nicht Mitternacht? Das kleine Gespenst steckte den Kopf durch die Öffnung ins Freie und schaute sich um. Das Erste, was es erblickte, waren zwei blank gewichste schwarze Stiefel dicht vor seiner Nase. In den Stiefeln steckte ein Mann, der eine blaue Uniformjacke mit blanken Messingknöpfen anhatte und lange weiße Handschuhe. Auch die Mütze auf seinem Kopf war weiß. Das kleine Gespenst hatte keine Ahnung, dass der Mann mit der weißen Mütze ein Verkehrspolizist war. Hallo? Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Und der Verkehrspolizist konnte nicht wissen, dass die schwarze Gestalt mit den weißen Augen, die mitten auf der verkehrsreichsten Kreuzung des Städtchens plötzlich den Kopf aus dem Boden steckte, ein kleines Gespenst war. Was fällt Ihnen ein, hier einfach den Deckel aufzuklappen und den Verkehr zu behindern? Er hielt es für einen verrußten, verschmutzten Kanalarbeiter. Machen Sie gefälligst, dass Sie wieder in Ihrem Loch verschwinden. Aber ein bisschen Dalli, ja! Die Autofahrer, die an der Kreuzung gehalten hatten, konnten sich nicht erklären, warum sie der Polizist warten ließ. Sie wurden ungeduldig und es gab ein Hubkonzert. Das kleine Gespenst aber ärgerte sich darüber, dass der Verkehrspolizist mit ihm geschimpft hatte. Es begann sich aufzublasen, bis sein Kopf so groß und so dick war wie eine Regentonne. Dann spitzte es die Lippen und ließ die Luft aus dem Kopf entweichen. Sie zischte heraus wie aus einem Ballon, so gewaltig, dass dem Polizisten die weiße Mütze vom Kopf flog und in den Straßengraben kullerte. Der Ärmste war nah daran, in Ohnmacht zu fallen. Er stand mit weit aufgerissenen Augen da und wurde käsebleich. Siehst du wohl, wenn du mich noch nicht kennst. Ich bin das kleine Gespenst, ich bin das Nachtgespenst. Ich bin ganz lieb und ganz brav, so friedlich wie ein Schaf. Doch pack doch mich schon mal der Übermut, und Übermut tut ja so gut. Dann ruf ich hu, hu, hu. Zufrieden zog sich das kleine Gespenst in den unterirdischen Gang zurück. Klapp schloss sich der Deckel über ihm. Der Verkehrspolizist brauchte eine ganze Weile, um sich von seinem Schreck zu erholen. Es dauerte noch etwas, bis er es fertig brachte, den Arm zu heben und die Autos weiterfahren zu lassen. Weiter geht's!